den Mühen, sie von der Falle an der Scheibe an den Stein. Wenn die Nacht wie eine gute Mutter, da seht ihr den Mädchen auf ab und an. Wenn die Nacht wie eine gute Mutter, da seht ihr den Mädchen auf ab und an. Ich denke, sie vom großen Wasser, da Sterne, die an Himmel, wie am Himmel stehen. Und sie heben ihre schwachen Köpfe, lausen des Sommerwindes, Sommerwindes wehen. Und sie heben ihre schwachen Köpfe, lausen des Sommerwindes, Sommerwindes wehen. Langsam schreiten wieder sie von dannen, in einer sechsversunken Zeit. Und sie schwinden in der Ferne Nebel, wie im hohen Ton vor der Ewigkeit. Und sie schwinden in der Ferne Nebel,